Zwischendrin kam eine Frage an Heinz-Jürgen Voss zur Reproduktionsarbeit im Feudalismus bzw. in der frühen Neuzeit, ob nur Frauen oder auch Männer gekocht und Kinder betreut haben. Im Feudalismus, also eine gewisse Kinderbetreuung ist eher tatsächlich Frauen dann dabei zugeschrieben. Sie zeigt sich nicht so abgetrennt. Also sie wird immer neben der Arbeit quasi geleistet. Also Kinder sind vielfach sich dann überlassen, müssen ab einem gewissen Alter jeweils mitarbeiten. Also so ab etwa 7 Jahren beispielsweise häufiger, also ab dem Zeitpunkt, ab dem sie irgendetwas tun können. Also es ist sozusagen keine... Und es zeigt sich tatsächlich nicht sozusagen, dass nur Frauen diese leisten würden, sondern es ist eher aus Beschreibung, also das ist sozusagen etwas, da müsste auch noch konkretere Forschung dann geleistet werden. Also es zeigt sich etwas, was eben nicht so produktiv geworden ist. Und auch für den frühen Kapitalismus, also das ganze 19. Jahrhundert hindurch, zeigt sich zum Beispiel für die Arbeitenden auch nicht ein nennenswerter Anteil von Reproduktionsarbeit in dem Sinne, dass beispielsweise die Kinder entweder zu Hause angebunden wurden oder in der Fabrik angebunden wurden. Also dass tatsächlich keine anderen Möglichkeiten waren, weil tatsächlich alle Schwerstarbeit geleistet haben, also eben tatsächlich 14, 16 Stunden. Und da wurde alles, was irgendwelche Nähe ausdrückt, es wurden selbst Toilettengänge und sowas, wurden äußerst restriktiv gehandhabt und entsprechend zeigt sich diese Auftrennung von Reproduktionsarbeiten nicht so. Zum Beispiel der Hausstand, der vorhanden ist, es gibt keinen Hausstand, also es gibt sozusagen kein Mobiliar, auf dem Staub gewischt werden könnte oder ähnliches, sozusagen wie man es sich dann in dem Ernährermodell der BRD beispielsweise, also wie es sich dann da findet. Ja, und Ernährung beispielsweise sehr häufig entweder Kartoffeln oder eben häufig Brot, je nachdem wie viel Geld die Leute hatten, dann Brot mit einem mehr oder weniger großen Anteil an Sägespänen, die sozusagen zum Strecken verwendet wurden und damit das Brot dann billiger wurde. Die fragende Person fasste ihre Erkenntnisse zusammen, dass das Geschlechterverhältnis im Feudalismus nicht ein besseres war als jetzt, sondern dass im Kapitalismus Zweigeschlechtlichkeit einfach nur anders vernutzt wurde und wird. Also kurz historisch, also in dem Sinne, tatsächlich, es musste sozusagen alles geleistet werden, um dieses Land zu bestellen, aber das hört dann irgendwann auch jeweils auf, also es ist sozusagen auch nicht eine vollkommene Reduktion von Menschen zur Arbeitskraft dann irgendwann verbunden, also dass Leute tatsächlich 14, 16 Stunden in irgendeiner Manufaktur maluchen. Selbstverständlich möchte ich nicht darauf hinaus irgendwie eine Zukünftigkeit in einer Vergangenheit zu suchen. Tatsächlich, das geht nicht, also selbstverständlich die mittelalterlichen Zustände gerade, also sind äußerst problematisch, Knechtschaft, also das ist sozusagen, also entweder Knechtschaft, also dass Menschen sozusagen direkt auf einen Bock auch gebunden werden konnten, wenn sie einfach weggehen wollten und dazu Tote gepeitscht wurden und sowas, das ist selbstverständlich auch da genau zuzuordnen, deshalb man kann nicht in der Vergangenheit irgendwelche Antworten suchen, sondern die müssen entwickelt werden. Mir geht es darum, deutlich zu machen, dass ganz vieles, was immer so rückprojiziert wird, es gebe ja ein Patriarchat und das habe sozusagen all dieses hervorgebracht. Das funktioniert so nicht, sondern es gibt tatsächlich ganz spezifische Sachen, die mit dem Kapitalismus verbunden sind und die tatsächlich in massiven einerseits Verfolgungswellen auch gipfeln, andererseits konkrete Bedingungen dann herstellen. Also beispielsweise, was häufig dem Mittelalter zugeschrieben wird, wie Hexenverfolgung oder Verfolgungen von Sodomiten, also von Menschen, die als widernatürlich betrachtete sexuelle Handlungen ausführten, also beispielsweise Schenkelverkehr und ähnliches, also oder gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen. Die finden erst in der europäischen Moderne statt. Also das sind tatsächlich ein Punkt der frühen Neuzeit und da finden sie in massiver Form statt. Vorher gibt es einzeln mal eine Hinrichtung tatsächlich, dass diese Hexenverfolgung mit mehreren hunderttausend umgebrachten Frauen aufkommt, dass die Sodomitenverfolgung mit mehreren zehntausend Opfern aufkommt. Das ist gerade der europäischen Moderne zuzuschreiben und eben gerade im 17., also insbesondere insbesondere im 17., auch im 18. Jahrhundert zu verorten. Und ich finde solche Sachen sozusagen für eine Analyse wichtig, um zu verstehen, wie wird eine Vereindeutigung von Geschlecht betrieben, wie wird Geschlecht in Gesellschaft immer relevanter, wie werden einzelne, also wie macht einiges von Geschlecht im Moment auch nur Sinn vor dem Hintergrund einer Arbeitsteilung. Also das sozusagen in dem Sinne, dass es eine Klassengesellschaft sozusagen gibt, also vor einer kapitalistischen Gesellschaft. Nochmal der Blick, also ich habe jetzt kurz das für Europa erstmal skizziert, auch ein bisschen in einer historischen Perspektive. Der weitere Blick ist tatsächlich global zu wenden und daraus lässt sich eine ganze Menge jeweils auch lernen. Also gerade auch daraus, wie werden einzelne Tätigkeiten erst zu Frauenarbeit. Dazu eben nochmal empfohlen der Band von Martha Mamuzay, Schwarze Frau, Weiße Herrin. Der Band wendet sich gerade dem deutschen Kolonialismus zu, also der tatsächlich einer der schwerwiegendsten ist, auch wenn es immer auf den Weltkarten nicht so erscheint. Es ist tatsächlich einer der schwerwiegendsten Kolonialismen, hat sehr frühe Ausgangspunkte. Deutschland ist sozusagen eines der Länder oder herausbildenden Länder, die sozusagen am allermeisten von Kolonialismus profitieren, gerade über eine industrielle Entwicklung, für die selbstverständlich immer Plantagen- und Minenarbeit, also Arbeit in Erzminen, auch erst notwendig ist. Also sozusagen, das wird alles jeweils abgerufen. Martha Mamuzay macht gut deutlich, wie überhaupt, also sobald die Menschen nicht mehr ganz klar versklavt sind und absolut sozusagen entrechtet sind, sobald sie in gewisser schlecht entlohnter Lohnabhängigkeit quasi sind, aber trotzdem immer noch in weitgehend versklavten Verhältnissen, also die Lebensbedingungen unterscheiden sich auch dann im Grunde nur marginal. Da werden tatsächlich bürgerliche Idealvorstellungen aus Deutschland, aus Europa explizit übertragen. Also sie macht es gerade für Kamerun sehr deutlich, also eine der deutschen Kolonien. Und sie arbeitet gerade heraus, dass gerade Männer sozusagen häufig in Wanderarbeit gezwungen werden und dass sozusagen alles, was zurückbleibt, dann auf einmal zu Frauenarbeit wird. Also dass sozusagen das alles das ist, was als dann immer von den Frauen geleistet werden muss, dass selbstverständlich auch Kinder zurückbleiben, also dass da gar keine Teilung dann mehr möglich ist, also Aufteilung zwischen Männern und Frauen von dieser Arbeit. Diese Arbeit auch als weniger wert betrachtet wird. Also sozusagen die Entlohnte ist ja die von in der Wanderarbeit und so und die, die dann auf dem zurückgebliebenen Hof, also auf dem kleinen Landstück dann erfolgt, die wird als weniger wert betrachtet. Und Mamuzay arbeitet eben heraus, wie kommt diese Frauenarbeit aus, was bedeutet sie gerade geschlechtlich, was bedeutet sie für die Situation der Frauen ganz konkret. Ein anderer sehr guter Band, in dem auch entsprechende Beiträge sind, ist von unter anderem von Katharina Oguntoye herausgegeben, der heißt Farbe bekennen. Das ist der erste Band der schwarzen deutschen Frauenbewegung. Also ich finde in linken Zusammenhängen tatsächlich Pflichtlektüre, auch wenn Pflicht so ein bisschen ein komischer Begriff ist, aber tatsächlich eine ganz zentrale Arbeit, aus der sozusagen deutlich wird, wie wirkt Kolonialismus, aber wie sind zum Beispiel auch die 1950er Jahre gegenüber Menschen, gegenüber POC-Menschen, also gerade Menschen da mit schwarzer Hautfarbe an der Stelle, wie sind die extrem rassistisch, extrem krass, also wie macht sich gerade eine, also tatsächlich nach 1945, wie macht sich eine deutsche Administration darüber Gedanken, wie sie diese Leute als Problem loswerden kann. Also sozusagen, das sind die Aushandlungen, die getroffen werden. Das geht aus diesem Band mit hervor und ein guter Zugangsband. Und für die Diskussion auch noch jetzt einfach gleich als Anschluss würde ich noch empfehlen, Entfernte Verbindung, auch ein Band der schwarzen deutschen Frauenbewegung und für die Debatten in der Frauen-Lesben-Bewegung, die frühen, würde ich den Band empfehlen, sind wir uns denn so fremd, aus dem Jahr 1985. Da werden ganz viele Fragen, die heute teilweise unreflektierter behandelt werden, auf einem tatsächlich sehr tief, also in all diesen Bänden auf einem sehr tiefgehenden Niveau verhandelt. Das Spannende ist, sie werden weder in einer linken mehrheitsdeutschen Community zur Kenntnis genommen, noch werden sie im akademischen Kontext zur Kenntnis genommen. Beispielsweise in dem Einführungsband Intersektionalität spielen beispielsweise Arbeiten der schwarzen deutschen Frauenbewegung keine Rolle. Also insofern, wo finden Ausschlüsse auch bei Arbeiten statt? Deshalb dieses Koloniale, dieses Globale manifestiert sich tatsächlich über, das ist wichtig in den Blick zu nehmen und es ist tatsächlich auch wichtig in den Blick zu, also eigentlich wichtig, den Blick genau umzudrehen, nämlich darauf zu gucken, profitieren Menschen, die in dem kapitalistischen Zentrum, also im globalen Norden leben, wie profitieren die von der Überausbeutung anderer Regionen, also zunächst zum Beispiel auch vom kolonialisierten Nordamerika, das nimmt eine gewisse zwiespältige Position in dieser Entwicklung jeweils ein, aber sozusagen, wie ist diese Überausbeutung, wie spielt gerade die Überausbeutung des globalen Südens eine Rolle und wie es, auch wenn man immer sehr schön von Fair Trade beispielsweise handelt, also fairem Handel. Das bedeutet häufig, dass Leute eben nicht nur 3 Cent pro irgendwie Kaffee pflücken kriegen, sondern eben dann vielleicht 30 Cent dafür. Aber warum kommt man nicht an den Punkt, selbstverständlich einen globalen Einheitslohn zu fordern? Also tatsächlich, dass pro Stunde 10 Euro Lohn gezahlt werden müssen, weil es ist eine extreme rassistische Diskriminierung zu sagen, dass sozusagen eine Arbeitsstunde eines Menschen weniger wert wäre als die Arbeitsstunde eines anderen Menschen. Das ist sozusagen also selbstverständlich kein Reden gegen fairen Handel, sondern wir müssen aber darüber, das ist sozusagen ein Schritt, es muss sozusagen weitergehen, also es stellt die extremsten Umstände dann letztendlich ab. Dass die globale Perspektive kann man auch für Sexualitäten genauer in den Blick nehmen, nämlich wie werden Aushandlungen beispielsweise gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen so verändert, dass sie teilweise entweder massiv verfolgt werden, das kann man in einigen kolonialisierten Regionen nachvollziehen, andererseits in solche Regeln gegossen werden, dass es quasi Aushandlungsprozesse dafür geben muss, die quasi in de facto in Regeln stehen, so dass sie den Arbeitsprozess nicht stören. Also das ist tatsächlich, der Arbeitsprozess ist zentral. Da ist der Band sehr zu empfehlen, also ein paar Aufsätze in dem Band Gleich und Anders. Das ist ein sehr schöner Bildband mit auch problematischen Aufsätzen, aber im Wesentlichen gut, der jetzt gerade sehr günstig in einigen Buchhandlungen zu haben ist. Also sonst 40 Euro kostet, gerade 10 Euro kostet. Also auch nur als kleine Empfehlung. Deshalb, wir können das genau durchgucken, wie wirkt sich das auf Geschlechter-Sexualitätsverhältnisse aus. Jetzt die abschließenden 3 Minuten für diesen Teil. Die aktuellen Debatten bewegen sich aus meiner Sicht sehr deutlich in diesem Rahmen. Also beispielsweise die Debatten um Care-Work, also um Sorgearbeit, die insbesondere von Frauen geleistet wird, insbesondere von Migrantinnen, also jetzt wieder auf das kapitalistische Zentrum bezogen geleistet wird, bewegt sich gerade in diesem Rahmen und nimmt häufig zum Beispiel diese globale Perspektive zu wenig ernst, hatte ich am Anfang ja schon kurz gesagt. Das ist sozusagen selbstverständlich wichtig, das genau zu reflektieren, genau daran weiterzuarbeiten. Tove Soylent macht zum Beispiel in der Schweiz sehr wichtige Gewerkschaftsarbeit, mit der in den Blick kommen kann, wie können überhaupt prekarisierte Beschäftigungsverhältnisse, wie sie insbesondere von Frauen of Color geleistet werden, wie können die überhaupt repräsentiert werden, auch in einer solchen gewerkschaftlichen Arbeit. Und da lassen sich solche Entwicklungen konkreter auch sozusagen noch weiter nachvollziehen. Aber der Grundbestand ist der gleiche. Der Begriff sexuell arbeiten, das ist sozusagen ein Begriff, der mit gerade mit Renate Lorenz und mit Küster sehr stark verbunden ist. Sexuell arbeiten meint, dass es zunehmend darum geht, nicht mehr nur beispielsweise in einer Fabrik oder als Verkäuferin den Akt des Handelns da zu haben, also dass ich sozusagen auch an einer Kasse sitze, um sozusagen dann Geld abzuziehen, sondern dass immer mehr eine Rolle spielt, einerseits freundlich zu sein, also sogenannte Soft Skills spielen zunehmend eine Rolle und andererseits auch dass Menschen explizit aufgrund von Körperlichkeiten eingestellt werden. Also ganz explizit und in der Diskussion, ich habe den Namen vergessen, aber dieser eine Einkaufstüte, wo immer so ein halbnackter Mann drauf ist. Sagst du noch? Hollister? Genau. Da ist es zum Beispiel ganz extrem so, also die Leute werden beim Verlassen des Ladens immer abgecheckt, ob sie auch nichts geklaut haben, also noch eine zweite Unterhose angezogen haben, aber die werden quasi auch im Sinne eines Modekatalogs dann ausgewählt, um überhaupt diesen zu vertreten, also da angestellt sein zu dürfen zu extrem geringen Löhnen. Also insofern, da ist tatsächlich das... So wird sozusagen dieses sexuell an der Stelle jeweils mit einbezogen. Ich möchte trotzdem ein Stück weit auch vor dem Begriff sexuell arbeiten, mit wann, also zumindest auch, also ich möchte anregen, gerade mit im Blick zu haben, dass damit möglicherweise gerade Sexarbeit vernebelt wird, also die Bedingungen, zu der die geleistet werden, und dass es bei Sexarbeit ganz wichtig ist, dass die eben auch entsprechend gesellschaftlich anerkannt und gewerkschaftlich repräsentiert, also durch Selbstorganisation repräsentiert, geleistet werden kann. Eine entsprechende Organisation hat sich gerade bundesweit gebildet von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern. Aber es ist sozusagen zu sagen, sexuell arbeiten würde jetzt gleich dieses Verhältnis jeweils mit ausdrücken und auch teilweise bei einigen zumindest gewisse Zwangssituationen, das würde das sozusagen dann an der Stelle aus meiner Sicht tatsächlich verniedlichen. Und wir haben beispielsweise auch in der schwulen Community in Berlin wiederum auch zum Beispiel mit das Problem, damit Leute sich ihre kleine, schäbige Wohnung leisten können in Nähe dieses Kiezes, also beispielsweise diese kleinen Hutschachteln über der Mottstraße und sowas. Die Mieten sind enorm hoch und sie steigen gerade über Gentrifizierung eben immer mehr. Und um sich das überhaupt leisten zu können, gehen immer mehr Leute tatsächlich einer Freizeitprostitution danach, also sozusagen, um das sich leisten zu können. Damit haben wir auch wieder eine klare Verbindung, wie hängt Ökonomie, also an der Stelle auch Gentrifizierung, mit konkreten Lebensverhältnissen, aber auch mit Geschlecht, mit Queer, mit Sexualität. Also wie hängt das jeweils zusammen? Also genau an diesen Punkten kommen wir genauer drauf. Letzter Punkt, also Ökonomien außerhalb kapitalistischen Wirtschaften, es werden häufig sozusagen postuliert und dann wird gesagt, ja, na, wenn ich sozusagen Nähe mit anderen Menschen zeige und sozusagen, das ist sozusagen ein Raum, der daraus ausgekoppelt wäre, der ist nicht kapitalistisch. Da möchte ich eben tatsächlich auf Roswitha Scholz' Wertabspaltungstheorie verweisen. Das ist genau das, was immer als Reproduktionsarbeit bezeichnet wird. Also diese Nähe, das ist sozusagen gerade dafür erforderlich, dass Menschen in dieser Gesellschaft funktionieren und dass sozusagen Menschen den nächsten Tag wieder in die Erwerbsarbeit gehen können und da wieder ihre Arbeitskraft verkaufen können. Also insofern, selbstverständlich ist das ganz klar eingebunden in solche Verhältnisse. Denn ich wollte noch einen Punkt dazu sagen, den habe ich jetzt vergessen. Das ist schon zu weit. Einen Moment, sorry. Das sieht gut aus. Es wird dann zum Beispiel sehr häufig dann auf genossenschaftliche Produktionsweisen dann auch mit verwiesen, oder es wird auf solche Sachen wie Containern verwiesen oder Aussteigen verwiesen. Ich möchte jetzt nicht davon abraten, selbstverständlich sind das jeweils Tätigkeiten, die dazu führen können, tatsächlich in Aushandlung mit anderen Menschen, also tatsächlich als sozialen Akt, andere Möglichkeiten von Gesellschaft überhaupt zu entwickeln. Also wie können wir miteinander umgehen, ohne direkt davon jeweils da eingebunden zu sein. Genossenschaftliche Produktionsweisen sind da eben eine Möglichkeit, die auch nicht so klar, also die mehr Möglichkeiten für Menschen jeweils auch bietet, beispielsweise auch in bezahlbaren Wohnungen zu wohnen. Und gleichzeitig sind sie selbstverständlich in das kapitalistische System eingebunden. Also sie Das macht Rosa Luxemburg relativ klar. Es braucht immer sozusagen einen gewissen Raum, der immer sozusagen als nicht ganz so kapitalisiert erscheint. Das Private, irgendwelche ökonomische Bereiche, die erstmal so erscheinen, als wären die nicht so. Die aber auch immer wieder in dieses direkte Bewirtschaften unter Gewinninteresse wieder eingeholt werden können. Also an den Stellen jeweils im Blick zu haben und in globaler Perspektive im Blick zu haben, auch wenn Menschen in einigen Regionen nicht unter Lohnarbeit ausgebeutet werden, sondern teilweise direkt versklavt werden oder in feudalähnlichen Verhältnissen ausgebeutet werden, ist das selbstverständlich in ein globales kapitalistisches System eingebunden. Also davon profitieren wiederum Leute gerade auch im globalen Norden. Containern, insofern auch wichtige Tätigkeit, da möchte ich nur anregen, mit im Blick zu haben, wie kann es immer so gestaltet werden, dass es tatsächlich eine freiwillige Tätigkeit für Menschen sein muss? Denn in der Geschichte hat sich häufiger gezeigt, dass erstmal Tätigkeiten, die kreativ entwickelt wurden, also dass Sachen geteilt werden, eben auch dann beispielsweise Containern, dass die dann später zunehmend gerade armen Leuten als Pflicht vorgeschlagen werden. Also dass beispielsweise dann ein Jobcenter kommen könnte und sagt, natürlich, die leben doch auch so, und das ist doch sozusagen, also das als ein Begründungszusammenhang sein kann, wie kann man sich dagegen wehren. Also ansonsten selbstverständlich solche Tätigkeiten auch im Sinne auch globaler Ökonomie, sinnvollen Wirtschaftens, auch gerade wegen Sozialcharakter, wie arbeiten Menschen zusammen, ganz wichtig, aber sozusagen immer den Blick darauf zu haben, wem könnte es an anderer Stelle nützen, wie kann ich das möglichst ausschließen, damit kann ich es nicht unbedingt immer verhindern, also es kann trotzdem sein, dass das dann irgendwie dann passiert, aber sozusagen das immer mit im Blick zu haben. Ja, also insofern bin ich da skeptisch, inwieweit solche Sachen außerhalb kapitalistischen Wirtschaftens jeweils sind. Gleichzeitig gilt für alle diese, dass die selbstverständlich innerhalb des Systems erfolgen. Also beispielsweise eine Geschlechtsunterdrückung immer eine Rolle spielt, Sexismus eine Rolle spielt, die das Ganze auch durchwebt, genau wie Rassismus da immer eine Rolle spielt. Also wie muss auch in solchen Zusammenhängen immer schon so eine Grundbedingung verlernt werden, also wie muss sie immer thematisiert werden und wie ist aber auch gerade Sexismus und Rassismus tatsächlich schon ein Punkt, aus dem deutlich wird, selbstverständlich stehen diese Verhältnisse nicht außerhalb kapitalistischen Wirtschaftens. Danach kam die Frage, wie sich eine spezifisch queere Kapitalismuskritik auszeichnet und warum es notwendig ist, diese zu betreiben. Die Flexibilisierung des Neoliberalismus korrespondiere ja mit der Flexibilisierung der Geschlechterverhältnisse. Erst danach könne man sich Gedanken machen, mit welchen Strategien man aktiv werden kann. In der Folge kam die Frage nach Voss' Verständnis von Queer, das er unmittelbar darauf erläuterte. Dabei ging er auch auf historische Vorstellungen von Freundschaft, Sexualität und Begehren ein und setzte dies ins Verhältnis zur Entwicklung des Kapitalismus als Herausbildung von Identitäten. Also dann vielleicht würde ich an der Stelle das nochmal ein bisschen vertiefen, nochmal den Bezug zu Queer-Kapitalismus-Kritik. Was kann das spezifisch Queere daran sein? Ich möchte nochmal auf den Anfang ein bisschen trotzdem verweisen, also eben tatsächlich erstmal diese Geschichte überhaupt erstmal in den Blick zu nehmen und gerade in den Blick zu nehmen, dass es eben zum Beispiel keine schwulen weißen Kämpfe oder ähnliches waren, sondern jeweils tatsächlich Leute beispielsweise gegen klare Identitäten und gegen klare Identifikation von Menschen dann auch gestritten haben. Also das ist sozusagen aus meiner Sicht ein tatsächlich ein zentraler Aspekt daran. Deshalb eben mein queeres Verständnis sozusagen tatsächlich eine Infragestellung von starren und klaren Identitäten, die sich eben vielfach auch nicht so zeigen. Also beispielsweise aus einer schwarzen Frauenbewegung wurde die klare Identifikation Frau kritisiert, weil sie häufig eben gerade als weiß gedacht wurde und eben nur innerhalb dieser Privilegien gedacht wurde. Also das ist sozusagen die Argumentation daraus und explizit queer als Bewegung eben gerade von aus Gesellschaft ausgeschlossenen Menschen, von Privilegien ausgeschlossenen Menschen, die letztendlich gegen Unterdrückung streiten. Und das zeigt sich eben gerade mit dem, was tatsächlich dann seit den 80er Jahren als typische queere Kämpfe betrachtet werden. Das ist ja sozusagen, das ist insbesondere auch eine Kritik gegen Ausschlüsse aus lesbischen und schwulen Communities. Also sind gerade Menschen, also gerade People of Color haben interveniert, gerade HIV-Infizierte, gerade Prostituierte haben sich zusammengeschlossen. Also auch und Menschen, die aus einer Schönheitsnorm herausfielen. Also insofern tatsächlich eine solche streitende Bewegung, die an der Stelle dann entsteht und die aber auch immer darauf zielt, tatsächlich Identität in Zweifel zu ziehen. Und das ist vielleicht auch gar nicht etwas, was man, also wird ja ein bisschen deutlich, also ich habe es vorhin auch versucht für die Gay-Liberation-Bewegung deutlich zu machen, auch da zeigt sich das ja eigentlich sehr stark, also inwieweit ist das möglicherweise etwas, was durchaus mehrere Kämpfe auch geprägt hat, solche Sachen immer in Frage stellen zu wollen, aber danach immer unsichtbar gemacht wurde, also wie entrinnen dann daraus dennoch irgendwelche Identitäten wieder oder können wieder nur einzelne Menschen besonders sprechen. Insofern tatsächlich, deshalb, das war ein bisschen der Blick, den ich anwenden wollte und anregen wollte. Wie wird Geschlecht erstmal ganz, also warum ist es ganz wichtig in diesem kapitalistischen Zusammenhang? Warum hat es zunächst eher gerade eine binäre Ausformung? Warum wird es auch im Moment mit diesen queeren Sachen keineswegs grundlegend in Frage gestellt, sondern teilweise sogar noch befestigt? Also in den aktuellen Verhandlungen, die im Neoliberalismus erfolgen, könnte man vielleicht gleich noch drauf kommen. Die Identitäten, deshalb Geschlecht als klare Kategorie, klare Identität ist etwas, was mit der europäischen Moderne, also in diesen kapitalistischen Verhältnissen so neu aufkommt. Das kann man eben damit zeigen, dass tatsächlich dieses wesentlich stärker befestigt wird, dass es ganz wichtig ist, dass ein Mensch ein klares, ein eindeutiges Geschlecht auch hat, also dass ein wahres Geschlecht eines Menschen dann erkannt wird und das immer wieder dann auch bestätigt wird. Klarer können wir das noch in Bezug auf Sexualität zeigen. Also da kann man das tatsächlich sehr, sehr gut nacharbeiten. Wie überhaupt erst solch ein identitäres Verständnis, wie wir es heute haben, also im Sinne Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität, also solch klar definierte Strukturen mit jeweils ausgrenzendem Charakter, dass die erst im 19. Jahrhundert, also gerade in den 1860er Jahren aufkommen. Also vorher gab es solche Begriffe gar nicht, sondern Menschen hatten beispielsweise einfach sexuelle Akte miteinander. Also sie hatten eine konkrete Tätigkeit miteinander und die konnte teilweise mit Sodomie-Gesetzgebung beispielsweise als sogenannte widernatürliche Handlung dann bestraft werden. Aber auch diese Bestrafung bezog sich nur auf den einzelnen Akt. Erst dann gerinnt das sozusagen, erst in diesem modernen Verständnis gerinnt es zu einer konkreten Identifikationsform, also dass Leute sozusagen sich dann über den sexuellen Akt auch selbst identifizieren, aber dass auch Gerichte zu dem Punkt kommen, zu sagen, dass sozusagen jetzt nicht nur der konkrete Akt bestraft wird, sondern dass ein Mensch deshalb eine konkrete Kindheit gehabt haben muss. Also die so eine konkrete Handlung, also gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen müssten darauf basieren, dass jemand bestimmte Erfahrungen in der Jugend gehabt habe. Und es schließen sich Analysen an, die dann sagen, auch in Zukunft müsste das häufiger auftreten. Also es wird so tatsächlich eine ganze Persönlichkeit gezeichnet, die dann daran ankommt, dass Mediziner sagen, naja, ich würde schon an dem Auftreten und an den Schritten erkennen, wenn ein Schwuler meine Klinik betritt. Also sozusagen, das ist die Argumentation, die dann gemacht wird. Und dieses Ganze, also diese ganze Debatte, dieser ganze Diskurs um Homosexualität wird erst in diesem Zurichten in eine klare Identität erst darin verständlich. Also in anderen Zusammenhängen hätte es das vorher nicht gegeben. Und was das Neue damit ist, es kommt mit dem Kapitalismus zu einer klaren Abgrenzung solcher Tätigkeiten, also die dann als Freizeit letztendlich gelten. Also sie können nicht mehr in dem bestimmten Bereich der Erwerbsarbeit stattfinden, sondern sie werden in einen anderen Bereich ausgelagert, der aber über den Erwerbsarbeitsbereich definiert ist. Und sie werden in dem Zusammenhang auch wesentlich zugerichtet und verknappt, also beispielsweise verschiedene Tätigkeiten im Sinne von Freundschaft und Ähnlichem fallen nicht mehr darunter. Also es wird tatsächlich etwas neu erdacht erstmal, was überhaupt dann als Sexualität gelten kann. Hingegen war es beispielsweise zuvor so, noch in der frühen Neuzeit kann man das gut nachweisen, das macht Georg Clauder sehr schön in dem Buch Die Vertreibung aus dem Sera-Ehe, wie keineswegs eine überhaupt so eine Trennung dieser Verhaltensweisen so klar möglich war, sondern es war relativ selbstverständlich, dass auch beispielsweise zwei Männer miteinander durchaus sehr viel Nähe und Zärtlichkeit zeigen konnten und dass sie sich beispielsweise auch selbst zu Bettgefährten gemacht haben, also dass sie auch zusammen geschlafen haben. Das hat sozusagen als der konkrete Lebensbereich erstmal, also so wie Menschen miteinander umgehen, und das hätten die konkret handelnden Personen auch niemals mit einer solchen Straftat wie Sodomie in Verbindung gesetzt. Also Sodomie erschien in dem Zusammenhang als so entrückt, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, dass niemand gesagt hätte, sozusagen einen Umgang mit einem Menschen in solchen Kategorien gedacht hätte. Und das ist sozusagen, also wie wird das zementiert, wie bildet sich etwas heraus, was dann als Sexualität gedacht wird und gerade nicht mehr Freundschaft zum Beispiel darunter fällt, wie werden damit möglicherweise auch Solidarität unter Menschen sozusagen unterbunden, sozusagen dadurch, dass auch eine Homophobie selbstverständlich damit verbunden ist. Also diese Herausbildung der klaren Identitäten geht auch mit, also von Homosexualität, Heterosexualität, dann auch Bisexualität, geht auch damit einher, dass Homophobie überhaupt erst aufkommt. Also vorher hat es auch so etwas nicht gegeben. Und das sozusagen da genau zu gucken, was macht das, dieses klare Klassifizieren, dieses klare Herausbilden von Identitäten, was wir hier nicht nur in Bezug auf Sexualität, Geschlecht betrachten können, sondern eben auch auf rassistische Zuschreibung und auf Klasse selbstverständlich lässt sich das ebenso anwenden, dass überhaupt erst ganz genau klar werden muss, wer gemeint wird und wer davon abgegrenzt ist. Erstmal, wie kommt es ins Streiten? Also gerade für homosexuellen Kämpfe kann man tatsächlich zeigen, mit dem Aufkommen von Homosexualität, also diese starre Identität gab es vorher tatsächlich nicht, aber diese Identität kommt auch explizit mit emanzipatorischen Kämpfen auf. Also das kann man gut zeigen, dass beispielsweise derjenige, der überhaupt die ersten Begriffe im Sinne von Homosexualität und Heterosexualität prägt, also gerade Karl Heinrich Ulrichs, 1860 in dem Zeitraum macht er das, er setzt sich als selbst gleichgeschlechtlich sexuell begehrend und als Jurist kämpft er gerade gegen die Ausdehnung des Paragraphen 175, der in Preußen galt, auf das gesamte sich herausbildende Deutsche Reich. Also insofern tatsächlich mit solchen konkreten Kämpfen verbunden. Und es wird aber auch damit deutlich, dass es jeweils auch geografisch unterschiedliche Möglichkeiten jeweils schon gegeben hat. Also beispielsweise in Frankreich wurde die Strafbarkeit gleichgeschlechtlicher sexueller Handlung 1791 abgeschafft und in vielen anderen Regionen in Europa auch Ende des 18. Jahrhunderts ebenso in den linksrheinischen Gebieten und in Bayern. Und deshalb kämpft eben gerade Karl Heinrich Ulrichs, damit sozusagen diese Möglichkeiten in Bayern beispielsweise nicht verloren gehen. Und auch da zeigen sich sehr schnell naturalisierende Zuschreibungen, die er macht. Also er argumentiert nicht mehr, wie die Debatten um 1800 waren, über soziale und juristische Fragen. Also könnte eine Jugend verführt werden, was weiß ich, also was da diskutiert werden kann. Sondern er sagt, es gebe eine natürliche Anlage dafür und deshalb dürfe sie nicht verfolgt werden, weil die Menschen können ja nichts dafür. Also so argumentiert er gegen Strafbarkeit. Und genau dagegen erwidern wiederum andere Leute, also sozusagen aber auf der gleichen Ebene. Damit haben wir die Aushandlung massiv auf so einer biologisch-medizinischen Ebene. Und wir haben damit auch sehr stark, dass Homosexualität wesentlich mit medizinischen Konzepten verbunden ist. Also dass es immer schon, also von Anfang an auch um die Auslöschung von Homosexualität dann sehr weitreichend geht. Also das kann man alles, genau, ist vielleicht an der Stelle nicht relevant. Insofern Identität durchaus ein wichtiger Punkt, um in Streiten zu finden. Das macht zum Beispiel auch, also das findet sich stark ausgeführt in Arbeiten der schwarzen deutschen Frauenbewegung, die sozusagen sagen, wir müssen erstmal eine solche Identität konkret finden, um streiten zu können, die allerdings jeweils auch immer gleich Identität in Frage stellen, weil sie nämlich sehen, okay, es gibt einerseits Patriarchat, also wir werden teilweise eben von POC-Männern unterdrückt mit. Andererseits gibt es die Unterdrückung innerhalb der Frauenbewegung, also gerade eine rassistische Unterdrückung. Und das führt auch dazu, dass sie in beiden Punkten, also ihre Möglichkeiten jeweils beschränkt sind und teilweise zum Schweigen sogar gebracht werden dann darin. Also darin kann das gipfeln. Insofern interessanterweise gerade in den Arbeiten Identität immer konkret angegriffen und das ist tatsächlich auch für mich zumindest auch ein wichtiger Punkt zu sagen, okay, der Feminismus, den einige Frauen aus klassischen feministischen Theorien so verteidigen wollen, das sind häufig sehr weiße Frauen, also das sind Leute, Frauen, die sozusagen in einer hegemonialen Position sind und die sozusagen diese Kämpfe wahrnehmen, also offensichtlich, dass diese Repräsentation an den Stellen schon nicht funktioniert und deshalb, das ist ein Punkt, wo wird Identität tatsächlich problematisch, hinderlich. Im Moment Identität insofern auch hinderlich eben. Wie wird einerseits Sexualität damit zugerichtet? Warum ist überhaupt Sexualität nur noch in einem sehr begrenzten Handlungsspektrum, das sehr nah an den Genitalien anknüpft, irgendwie noch denkbar? Also warum haben Leute beispielsweise sehr klare, auch sehr heteronormative Vorstellungen davon, was Sexualität denn sei? Und wie kommt das aber mit damit auf? Und wenn so eine Identität verloren wird, wie kann möglicherweise ein Begehren auch wesentlich vielfältiger und wesentlich tatsächlich nicht so mit dieser Brille Mann, Frau oder sowas beispielsweise stattfinden und auch nicht so eingegrenzt nur auf Genitalien stattfinden. Also das so ein paar Punkte, die vielleicht ganz spannend sind. Insofern jetzt vielleicht gleich den Schlenker zu deinen Punkten. Also tatsächlich in der aktuellen Gesellschaft zeigt sich ja eine größere Toleranz gegenüber Pluralität und Individualität. Einerseits da nochmal die Anregung, das im globalen Kontext zu sehen. Also wie wird das durch eine stärkere fabrikmäßige Gestaltung von Produktionsprozessen an anderer Stelle erreicht? Gleichzeitig im Blick zu haben, wie kann sich das erst verändern? Also wie ändern sich die Lebensweisen gerade dadurch, dass sich eben auch Produktionsweisen so verändern? Also dass es eine stärkere Dienstleistungsorientierung gibt, dass zunehmend das Motto gilt, jeder Mensch habe doch Chancen und muss sie nutzen und was weiß ich nicht alles. Also wie prägen gerade solche gesellschaftlichen Verhältnisse, gerade also eben die Produktionsverhältnisse, die konkreten Arbeitsverhältnisse, wie prägen die letztendlich auch das, was überhaupt an Nähe nebenbei möglich wird? Also wenn wir nochmal den Punkt Erwerbsarbeit auf der einen Seite nehmen und davon abgespaltene Bereiche sozusagen Nähe und Ähnliches, was sozusagen darin nicht stattfinden soll. Und dann ist auch ganz klar, dass selbstverständlich das, was in diesen Bereichen, also in dem Nähebereich und sozusagen stattfindet, das ist auch über die Erwerbsarbeit im Wesentlichen mit programmiert. Also das ist sozusagen, wesentliche Vorgaben sind da gemacht, nämlich welche Zeit habe ich zur Verfügung, welche Lebensbedingungen habe ich, also wie kann ich meine Zeit möglicherweise auch selbst einteilen, welche ökonomischen Grundlagen habe ich, um mich zu äußern und all solche Fragen spielen dabei jeweils eine Rolle. Und wir sehen aber gleichzeitig, also einerseits sehen wir diese Pluralisierung, Individualisierung, die zum Beispiel im Moment möglich macht, dass es mehrere Männlichkeitsentwürfe und mehrere Weiblichkeitsentwürfe gibt und welche, die sozusagen auch aus diesem Raster herausfallen. Wir sehen eine Gegenbewegung, die sich gerade in sehr reaktionären und konservativen Entwicklungen zeigt, dass zum Beispiel ganz klare geschlechtliche Normen, ganz klare Weiblichkeit, ganz klare Männlichkeit sozusagen immer relevanter wird, also sich sozusagen so auswirkt, dass Menschen, junge Menschen beispielsweise über Werbung und über Pornografie relativ eindeutig lernen, wie zum Beispiel Genitalien zu sein haben und entsprechend auch Genitalkorrekturen sozusagen, die freiwillig beauftragt werden, in immer größerer Anzahl aufkommen. Also beispielsweise Schamlippenverkleinerung, Schamlippenvergrößerung, Penisverlängerung. bei denen sozusagen jeweils nicht ausreichend über Risiken aufgeklärt wird, das einfach nur dazu gesagt. Also insofern das sehr problematische Sachen. Aber wie sie gerade darin funktionieren, dass Menschen zunehmend der Meinung sind, sie entsprechen nicht einer Norm. Also sie wollen daran stärker teilhaben. Also wir haben einerseits diese Pluralisierung, die bei offensichtlich aber auf einerseits zu einer gewissen Verunsicherung bei Menschen führen kann. Andererseits haben wir tatsächlich eine Befestigung von ganz reaktionären Strukturen, wie sich eben jetzt in Frankreich bei den Protesten zu Homo-Ehe beispielsweise, beziehungsweise zur Öffnung der Ehe, also es ist ja ein anderes Konzept als in der BRD, also zur Öffnung der Ehe mit Adoptionsrecht jetzt gerade zeigt. Beide Sachen vielleicht erstmal schon ein bisschen mit im Blick zu haben. Ich würde noch 2, 3 weitere Punkte noch mit anregen, die vielleicht noch ganz spannend dafür sein können. Ihr hört jetzt den Teil Angriff des Kapitalismus aus queerer Perspektive. Ich würde jetzt 2, 3 Punkte noch anschließen, gerade mit 2, 3 Zitaten. Also ich finde gerade Nancy Peter Wagenknecht zum Beispiel sehr erhellend dazu und Leo Kofler noch an den Stellen. Wie sind die Wirkungsweisen gerade? Und da würde ich ganz kurz vorlesen, ein paar Punkte dann erklären, gerade schwierige Begriffe. Und dann vielleicht könnten wir auch dann, und damit haben wir vielleicht auch eine Basis, dann dieses nochmal zu diskutieren. Einerseits, was bedeutet auf der einen Seite Individualität, auf der anderen Seite Verhärtung? Was bedeutet das aber auch für mögliche Kämpfe, die gestaltet werden können? Also wie kann Kapitalismus auch aus queerer Perspektive angegriffen werden? So. Zwar Nancy Peter Wagenknecht, ein sehr schöner Beitrag, der ist in der Phase 2 erschienen, der Aufsatz heißt Formverhältnisse des Sexuellen, also ist auch online frei zugänglich verfügbar, also wer einfach das komplett nochmal nachlesen möchte. Und Nancy schreibt, Die heutige Gesellschaftsform unterscheidet sich erheblich von der fordistischen. Das wird insbesondere deutlich, wenn man die Gestalt der Heteronormativität vergleicht. Also fordistische, das ist die Fließbandarbeit. Also eine Arbeiterin, ein Arbeiter steht zum Beispiel in einem Automobilkonzern und schraubt immer die gleiche Schraube fest sozusagen. Das ist immer die gleiche Tätigkeit, die ausgeübt wird. Und deshalb nach dem Autobauer Ford auch benannt, also entsprechend. Und Heteronormativität nicht missverstehen mit Heterosexualität, sondern Heteronormativität meint tatsächlich eine Normalisierung, die in Gesellschaft erreicht wird. Also, dass Menschen immer in Frauen und Männer geteilt werden und immer auf ihr andersgeschlechtliches Begehren angesprochen werden. Also, und wie das sozusagen in allen möglichen Institutionen verankert ist. Nur die Begriffe kurz erklärt. Die heutige Gesellschaftsform unterscheidet sich erheblich von der fordistischen. Das wird insbesondere deutlich, wenn man die Gestalt der Heteronormativität vergleicht. Das restriktive Modell ist durch sexuelle Individualisierung ersetzt worden. Seit den 60er Jahren haben neue soziale Bewegungen dem alten patriarchalen Modell Rechte und Freiheiten abgerungen. In der Folge entstanden zahllose neue Rollenbilder, Selbstkonzepte und Lebenspraxen. Oft haben diese Veränderungen den Wert subjektiver Befreiungen. Sie bringen ein Mehr an Handlungsfreiheit mit sich. Also das, glaube ich, recht gut nochmal auf den Punkt gebracht, dass diese Kämpfe etwas Reales, auch Produktives gebracht haben. Also und hier sozusagen auf den Punkt Freiheiten von Menschen dann noch zugespitzt. Aber sie schließt als nächstes mit an. Zugleich sind sie aber weiterhin von der heterosexuellen Matrix reguliert und eingeholt vom Aufstieg des transnationalen Hightech-Kapitalismus. Diese Produktionsweise beruht unter anderem auf der Individualisierung ihrer Subjekte, um deren individuelle Kreativität auszubeuten und kollektive Widerstände zu verhindern, sowie auf der Verwandlung von allem und jedem in Waren, einschließlich der menschlichen Sinnlichkeit. Hier sind jetzt 3 wichtige Punkte drin, glaube ich, auch schwierige Begriffe, deshalb nochmal auch durchgegangen. Also in der heterosexuellen Matrix eingeholt, sagt hier Nancy sehr deutlich. Das bedeutet offensichtlich, auch wenn es jetzt sozusagen eine Pluralisierung von Lebensstilen dann gibt, sind die trotzdem immer noch darüber definiert, dass es Frauen und Männer gebe, dass es Heterosexualität, dass das sozusagen die Norm sei, also das sozusagen das Entscheidende, das andere immer nur als davon Abweichendes existiert, auch bei Homosexualität schon, insgesamt dann selbstverständlich bei anderen individuellen Kategorien jeweils auch. Und dass in diesen Verhältnissen aber beispielsweise auch nicht die grundlegende Aufteilung, also zum Beispiel die Arbeitsteilung oder diese Wertabspaltung oder so aufgehoben wäre, sondern darin weiter einfach fortexistiert. Also die Konzepte werden einfach übertragen und diese heterosexuelle Matrix wird vielleicht noch deutlicher, dadurch eben, wenn wir nochmal auf den Punkt Ehe, Homo-Ehe kommen, dass sozusagen einfach da deutlich wird, dass irgendwelche Lebenskonzepte, heterosexuelle Lebenskonzepte auf andere übertragen werden. Also sozusagen eine Normativität auch, die Heteronormativität nun auch für lesbische und schwule Beziehungen gilt und damit andere davon abweichende Lebensweisen wiederum stigmatisiert werden, also Mehrfachbeziehungen oder eben davon auch abweichendes Sexualverhalten, was nicht in solchen gelenkten Bahnen zum Beispiel dann abläuft. Dann der nächste Punkt, den sie macht, ist sozusagen also Kapitalismus beruht immer auf Individualisierung und auf Pluralisierung. Das ist insofern ein spannender Punkt, weil wir jetzt beispielsweise in einigen Anzeigen sehen wir sehr deutlich beispielsweise Frauen, die explizit als IT-Fachkräfte angesprochen werden. Also solche Werbeanzeigen tauchen ja an vielen Stellen auf, sozusagen, dass zunehmend das Bild verbreitet wird, alle Menschen können doch, also sozusagen jeder Mensch ist des eigenen Glückes Schmied. Also da werden sozusagen geschlechtliche Stereotype nicht unbedingt übertragen. Gleichzeitig wird damit aber die grundlegende Unterdrückung unsichtbar gemacht. Also das ist in diesem Verhältnis dann wiederum auch korrekt, nämlich es wird unsichtbar gemacht, dass es schon ganz unterschiedliche Zugänge zu Bildung beispielsweise gibt. Also, dass es einen Unterschied macht, ob ich als Kind in einer Familie schon als Kind mit mehreren Kindern in einem Raum schlafe, dann mich um meine Geschwister kümmern muss oder ob ich mich die ganze Zeit auf Hausaufgaben konzentrieren kann und gegebenenfalls auch sozusagen weitere Begleitung, Förderung, was weiß ich, erhalten kann. Wer zum Beispiel in Hannover in den Zoo mit einem Kind gehen möchte, bezahlt da locker 80 Euro allein für den Eintritt, also 30 Euro für Erwachsene und dann knapp 20 Euro für ein Kind. Wer soll sich so etwas leisten können? Also schon solche einfachen Zugänge werden an den Stellen jeweils genommen und insofern tatsächlich Individualisierung, eben gerade um möglichst viel Kreativität ausbeuten zu können, aber eben auch um Menschen den Eindruck zu vermitteln, es sei sozusagen im Sinne ihrer individuellen Freiheit jeweils gegeben. Der letzte Punkt hatte ich schon mit angedeutet gehabt, also es wird alles sozusagen in Kapitalismus eingebunden, es wird alles als Waren verhandelt, einschließlich der menschlichen Sinnlichkeit. Also menschliche Sinnlichkeit wird insofern, also sozusagen auch die menschliche Nähe und sowas, wird jetzt in konkreten Kategorien mehr und mehr verhandelt. Also wenn wir uns vorstellen, es gibt verschiedene Männlichkeiten beispielsweise, dann bedeutet das, ich muss, um in meiner Peer Group entsprechend anerkannt sein, muss ich mit entsprechenden Merkmalen dann aufwarten, um sozusagen anerkannt zu sein. Diese werden häufig gerade über Waren hergestellt, also zunehmend also gerade über Kleidungsstile selbstverständlich, gerade über Parfüm oder verzichte ich auch in einer entsprechenden Peer Group darauf, gerade über Fitness und ähnliches, über Erfahrungen, die berichtet werden können, unter anderem über Abenteuer, die man gemacht hat, also Abenteuerreisen. Also das geht sozusagen tatsächlich sehr weit, eine eigene Geschlechtlichkeit dann herstellen zu müssen. Und das kann sich, wie vorhin kurz angedeutet, auch auf Genitalien beispielsweise weiter erstrecken. Also dass tatsächlich alles irgendwie, was darum existiert, darüber hergestellt wird und eben auch gerade in so einer Warenförmigkeit existiert. Auch meine Vorstellung, die ich von einer solchen Nähe habe, beispielsweise massiv von Werbung geprägt ist und von was ich sozusagen als Norm immer wieder dann erlebe. Also dass eben zum Beispiel Sexualität immer irgendetwas mit Genitalien Medien zu tun haben müsse. Und in diesem modernen Konzept der Sexualität, das ist auch so ein Angriffspunkt für grundlegende Kapitalismuskritik, wie werden eigentlich solche Sachen wie menschliche Nähe, also dass ich einen Menschen mag und mit dem ganz viel teilen mag, auch Intimität gerade, wie wird das auf einmal in der Moderne gleichgesetzt mit dem Vergewaltigungsakt, also wo Menschen konkrete, massive Gewalt angetan wird und beides wird unter Sexualität verhandelt. Sozusagen auch da den Blick jeweils drauf zu haben, wie kommt sozusagen dieses in den Sinn, aber was hat es sozusagen immer mit Kapitalismus und hier jetzt mit der Individualisierung auf Wahrnehmlichkeit zu tun. Noch ein Zitat, um das nochmal ein bisschen zu erden und dann ein ganz abschließendes, um vielleicht nochmal den Blick darauf zu werfen, wie es dass immer Grundlage für kapitalistisches Wirtschaften, also selbstverständlich queer nicht notwendig eine Kritik an den Verhältnissen, sondern queer ist nur eine Kritik an den Verhältnissen, wenn sie eben tatsächlich mit Ökonomiekritik, also direkt benannt mit Kapitalismuskritik, verwoben ist. Ansonsten funktioniert sie tatsächlich einfach da drin, was aber ihr auch nicht vorzuwerfen ist, sondern was sich mit wandelnden Lebensbedingungen und Umständen von Menschen zu tun hat. Kapitalismus ist eben sehr wandlungsförmig, das in einem abschließenden Punkt dann noch kurz gesagt. Erstmal mit Leo Kofler noch darauf geguckt, was bedeutet sozusagen, dass wir alles nur noch über kapitalistische Sachen erleben? Was bedeutet das letztendlich auch dafür, dass wir immer mehr an diese Ordnung gebunden werden? Und der Aufsatz von Leo Kofler ist 1985 erschienen, jetzt im Jahr 2008 in dem Band von Heike Frieh auf Eros und Politik erneut aufgelegt. Ich lese wieder kurz vor. Die klassengesellschaftliche Gegenwart steht im Lichte einer repressiven Entsublimierung. Das bedeutet, im Lichte einer demokratischen Scheinfreiheit, deren Wesenheit darin liegt, dass sie erotische, und das heißt hier vornehmlich sexuelle, Freiheit verspricht und formell auch gewährt, aber allein zu dem Zweck, um das Individuum über die psychischen Prozesse der Verinnerlichung und der Identifikation umso stärker an die repressive Ordnung zu fesseln und damit der bestehenden Unterdrückung Dauer zu verleihen. Wie ist das im Kapitalismus zu verstehen? Und jetzt einfach ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest von 1848, in dem das relativ gut umrissen wird. Und zwar: Die Bourgeoisie, also die Bürgerlichen, die Herrschenden, kann nicht existieren ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Was hier aus meiner Sicht gut deutlich wird, ist, dass tatsächlich Kapitalismus ein sehr wandelbares System ist. Also es kann da ganz viel drin passieren. Also es ist für revolutionäre Veränderungen, Kämpfe sehr offen. Die können integriert werden. Was nicht integriert wird, ist häufig eine Herrschafts- und eine Kapitalismuskritik an den Stellen direkt. Gleichzeitig kommen wir auch an den Punkt, dass wir im Moment durchaus erleben, dass es offensichtlich auch andere reaktionäre Bestrebungen gibt, die sich aus Tradition und Moral speisen, die sozusagen dann dieser Flexibilisierung im Wege stehen. Also die sozusagen sagen, nee, Ehe ist etwas zwischen Frau und Mann und deshalb müssen wir genau wissen, was ist Frau und was ist Mann. Also sozusagen diese Festschreibungen da sind. Da halte ich auch im Moment die Aushandlung für noch nicht geklärt. Also zum Beispiel jetzt diese Kämpfe in Frankreich hätte ich nicht für möglich gehalten, noch vor ein paar Monaten. Also tatsächlich, dass es da jetzt diesen Aufschrei gibt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Insofern kann es aus meiner Sicht auch sein, dass tatsächlich solche Sachen sehr, also solche Kräfte, auch solche traditionellen sehr stark sind. Zwei Punkte noch, was ich dafür ableite, für queeres Kämpfen. Also ich halte tatsächlich dieses Auflösen von Identitäten als zentralen Punkt, um gerade also auch die konkrete Gewalt sozusagen in diesen Verhältnissen in den Blick zu bekommen. Also wie sind solche klaren Identitäten auch gewaltförmig gegenüber Menschen? kapitalismuskritisch insofern, weil er immer diese Unterscheidung und diese klare Gruppierung von Menschen voraussetzt. Also sozusagen die Einteilung nach Geschlecht, nach Klasse, nach rassistischen Zuschreibungen, die ist immer vorausgesetzt und sozusagen das ist immer ein wesentlicher Punkt, der auch nicht überwindbar ist grundlegend, weil also im Kapitalismus, weil sozusagen die Klassenunterscheidung zumindest eine ist, also die Unterscheidung zwischen Privilegierten und Lohnabhängigen, also zwischen Besitzenden und Lohnabhängigen ist immer die eine Sache. Das kann man selbstverständlich auch an Geschlechtergrenzen festmachen, also dass sozusagen die Besitzenden alles die Männer sind und die Abhängigen alles die Frauen. Also da, das ist sozusagen jetzt nicht der Punkt. Sozusagen, aber deshalb halte ich da ein unterschätztes Potenzial, tatsächlich diese Identitäten anzugreifen, und es eröffnet Menschen konkrete Freiräume. Also Gewalt zum Beispiel also rassistische Gewalt wird beispielsweise auch in Schwulenbewegung und Frauen-Lesben-Bewegung jeweils sichtbar und stellt auch konkrete krasse Situationen für Menschen jeweils ab. Ansonsten, der zweite wichtige Punkt, den ich sehe, ist, dass tatsächlich Kämpfe einfach vor der grundlegenden Analyse, dass ein Kapitalismus sehr wandelbar ist, dass sehr viel erstmal integriert werden kann, auch plurale Kämpfe integriert werden können, der muss immer im Blick haben, dass wenn wir einfach nur auf einer geschlechtlichen, sexuellen Ebene streiten, dass die sozusagen dann nicht mehr, da weniger Diskriminierung, weniger Gewalt stattfinden, dann wird die möglicherweise, ich würde sagen tatsächlich notwendigerweise, über andere Diskriminierungsformen erkauft, also gerade über rassistische, gerade im geografischen, im Maßstab und aber auch gerade über eine stärkere Festlegung und Naturalisierung von Klassenverhältnissen. Und deshalb ist mein Punkt sozusagen, intersektional zu streiten, also sozusagen unterschiedliche Unterdrückungsverhältnisse gleichzeitig im Blick zu haben und zu gucken, was bedeutet das, was ich an der einen Stelle mache, für andere Kämpfe, wie kann ich die jeweils so entwickeln, dass tatsächlich dass sozusagen insgesamt die Unterdrückung von Menschen jeweils immer sozusagen unterstützt wird dabei. Also nicht die Unterdrückung unterstützt wird, sondern die Auflösung dieser Unterdrückung unterstützt wird, selbstverständlich. Also dass nicht irgendwie eine andere Diskriminierungsebene dann dabei stark gemacht wird. Weil ich sehe das häufig, also gerade bei, wenn man sich die rassistischen Zuschreibungen genauer anguckt, da spielt beispielsweise ganz häufig geschlechtliche Zuschreibung, sexuelle Zuschreibung eine ganz große Rolle, die eben auch tatsächlich Kämpfe für Menschen jeweils dann unmöglich macht oder erschwert. Also die Zusammenarbeit für viele POC mit weißen Menschen, also die von der Hegemonie profitieren, tatsächlich zu gewaltförmigen Erfahrungen machen, also zu einer stetigen Reproduktion von Gewalt und von Risiko wiederum dann zurückgestoßen zu werden, weil man andere Erfahrungen hat. Insofern intersektional denken, da Anschlusspunkt gerade an schwarze deutsche Frauenbewegung, da ist immer intersektional gedacht worden, es war immer rassistische Unterscheidung, Klassenunterdrückung, geschlechtliche, sexistische Unterdrückung im Blick. In den 80er Jahren, also Intersektionalität ist kein neues Konzept, deshalb nochmal die Arbeiten empfohlen und beispielsweise noch als letzter Literaturhinweis nochmal Angela Davis, gibt es auch als deutsche Übersetzung, ich glaube, Geschlecht und Rasse heißt es direkt. Also das, und dann im Untertitel ist sozusagen nochmal Bezug auf Klassenverhältnisse. Das ist im Elefantenverlag 1989, glaube ich, erschienen. Also auch eine sehr gute Arbeit, selbstverständlich, die genau diese Trias zusammenbringt. Damit bedanke ich mich erstmal für sehr langes auch Zuhören und auch schon die Diskussion mit. Und wer mag, trotz der fortgeschrittenen Zeit selbstverständlich auch noch weiter diskutieren an den Punkten hier. Das war der Vortrag zum Thema Queer- und Kapitalismuskritik von Heinz-Jürgen Voss, den er am 8. Juni 2013 im Rahmen des E-Camp gehalten hat, eine Veranstaltung der Dresdner feministischen Gruppe E-Vibes auf der Burg Lora. Wer das Thema vertiefen möchte, kann sich das soeben im Schmetterling Verlag erschienene Buch Queer und Antikapitalismus von Heinz-Jürgen Voss und Sali Alexander Wolter vorknöpfen. Aufnahme, Schnitt, Moderation und Produktion Antje Meixner. Musik Kali, Album Eclipse, erschienen auf dem Netlabel Phonocake. Hörspiegel.